Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Natascha Konopitzky begrüßt sie. Ödön von Horváth war Anfang 20, als er das Drama Niemand schrieb. Er lebte damals zeitweise in Berlin und reichte das Theaterstück 1924 beim Verlag Die Schmiede ein. Das Stück wurde nicht aufgeführt, der Verlag ging in Konkurs, das Manuskript verschwand. Für viele Jahrzehnte. Das Drama Niemand wurde erst 2015 wiederentdeckt, bei einer Auktion in Berlin. Für 11.000 Euro ersteigerte die Wien-Bibliothek im Rathaus das 95-seitige Typoskript mit eigenhändigen Korrekturen des Autors. Es war eine kleine Sensation damals. Plötzlich gab es etwas Neues von Horváth zu lesen, von einem der meistgespielten deutschsprachigen Dramatiker, der Stücke wie Geschichten aus dem Wienerwald und Kasimir und Caroline geschaffen hatte. Niemand wurde 2016 im Theater in der Josefstadt uraufgeführt, 92 Jahre nachdem es Ödön von Horváth gerne auf der Bühne gesehen hätte. Sie hören heute die Hörspielfassung von Niemand aus dem Jahr 2016. Man wirft mir vor, ich sei zu derb, zu ekelhaft, zu unheimlich, zu zynisch und was es dergleichen noch an soliden, gediegenen Eigenschaften gibt, meinte Ödön von Horváth über die Reaktionen auf sein Werk. Und weiter, man übersieht dabei, dass ich doch kein anderes Bestreben habe, als die Welt so zu schildern, wie sie halt leider ist. Und die Welt war halt leider für die Masse der Menschen in der Zwischenkriegszeit keine schöne, sondern geprägt von Inflation, Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, Armut, Elend, Demokratiefeindlichkeit, faschistischen Tendenzen, Ausbeutung und Unterdrückung. Niemand, eine, wie es im Untertitel heißt, Tragödie in 7 Bildern, ist ein sozialkritisches, expressionistisches Stück. Es spielt in einem Mietshaus in einer Großstadt. Das Haus gehört fürchte Gott Lehmann, einem gehbehinderten Pfandleiher. Er tyrannisiert die Hausbewohner, einen mittellosen Künstler, eine verarmte junge Frau, eine Prostituierte, einen Zuhälter. Der titelgebende Niemand wird von den Protagonisten des Stückes immer wieder zitiert und für ihre jeweiligen Lebenssituationen verantwortlich gemacht. Stellt sich nur die Frage, wer ist niemand? Niemand von Ödön von Horváth. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Musik Tillmann Kanitz. Regie Annette Kurt. War das Ihr letztes Wort? Haben Sie gehört, Gilda? Sein letztes Wort? Nein, kam eben erst von draußen. Unser Herr Hausherr lässt mich nur noch eine Woche lang hier wohnen, da ich die Miete für meine Dachkammer nirgends auftreiben kann. Lachen Sie nicht, Herr Klein. Ist es nicht lächerlich, ein letztes Wort sagen zu wollen? Immer hält er sein Wort. Und unerbittlich. Und wenn er auch immer sein Wort hält, höchstens schlafe ich drüben im Stadtpark. Draußen schlafen? Ich danke. Und wenn ich auch nicht schlafen kann, man muss doch nicht schlafen, um träumen zu können. Und solange ich nur träumen kann, ist es mir gleich, ob ich in einem Himmelbett oder auf einer Bank... Das verstehe ich nicht. Selig sind die im Geisterarmen. Was heißt das? Klein, du weißt, dass ich dich schon mal umsonst ließ. Und jetzt beschimpfst du mich? Nein, ich beneide dich. Das verstehe ich wieder nicht.

Aber morgen? Nicht fragen. Niemand. Von Ödin von Horvath. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Die Rollen und ihre Darsteller. Lehmann, David Striso. Gilda, Inga Busch. Ursula, Lisa Hirdiner. Kasper, Samuel Weiß. Wladimir, Martin Engler. Glaser, Ingo Hülsmann. Kellnerin, Barbara Philipp. Klein, Andreas Pietschmann. Schreiner, Friedhelm Tock. Maler, Michael Rotschopf. Stutzer, Gerd Warmeling. Detektive, Udo Schenk und Alexander Hauff. Musikalische Leitung und Cello, Tilman Kanetz. Bratsche, Jotfat Miron. Geige, Artyom Schischkow. Technische Realisation, Jonas Bergler. Regieassistenz, Jasmin Schäffler. Regie, Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Österreichischen Rundfunk 2016. Dramaturgie, Georg Büren. Ein Hinweis noch. Nächste Woche im Ö1-Hörspiel hören Sie das Los der Irdischen von Julian Schutting. Der Autor spürt darin den Schicksalen alter Menschen nach, die an Demenz erkrankt sind. Er breitet ein Panoptikum menschlicher Existenz aus, das durch einen zunehmenden Realitätsverlust geprägt ist, sagt die Regisseurin Renate Pitroff. Er zeigt die Hilflosigkeit aller Beteiligten und fängt darüber hinaus die Komik, den Irrwitz und das Surreale dieser Situation ein. Her. Zu Hilfe! Eingesperrt haben sie mich. Für immer soll ich in diesen Kasten eingesperrt bleiben. Mama! Helfen Sie mir doch, sonst bin ich lebendig begraben. Mama! Treten Sie mir doch die Tür ein. Schrei doch nicht so, bitte! Hilfe! So helf Mama, mir Mama, horch mir bitte gut zu. Im Klosett bist du. Freiwillig bist du im Klosett, nicht von uns dort eingesperrt. Du brauchst nur... Hilfe! Eingesperrt! Aufmachen, Frau Mikulasch! Aufmachen! Was soll ich? Versuch doch, den Riegel zur Seite zu schieben. Na, Gott sei Dank. So eine Falle! Da gehe ich euch nicht mehr hinein. Das Hörspiel »Das Los der Irdischen« von Julian Schutting hören Sie kommenden Samstag um 14 Uhr. Übrigens, einen Überblick über das vielfältige Hörspielangebot des ORF finden Sie auf der Ö1-Webseite. Natascha Konopitzky verabschiedet sich und wünscht einen schönen Nachmittag.